Mit Zahlen und Fakten zum kalifornischen Social Network Unternehmen Facebook sollte man dieser Tage ziemlich vorsichtig sein. Der 24-jährige Gründer von Facebook, nämlich Mark Zuckerberg, soll es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen. Jetzt ist nämlich herausgekommen, das Unternehmen hat $65 Millionen an ein anderes Unternehmen bezahlt, um Plagiatsstreitigkeiten mal ebenso beizulegen. Facebook gehört zu den größten sozialen Netzwerken. Nach eigenen Angaben kommt es auf weltweit über 150 Millionen Mitglieder. Auf Facebook kann man ein Profil hinterlegen und mit Freunden und Bekannten in Kontakt bleiben. Es ist besonders unter Studenten beliebt. Markus Schuler, was genau ist da eigentlich passiert? Die Geschichte ist ein wenig kompliziert. Sie rückt den jungen Harvard-Studenten Mark Zuckerberg, der auf Internetkongressen gefeiert wird und dort vorzugsweise in Badelatschen auftritt, in ein etwas anderes Licht. Drei ehemalige Kommilitonen warfen Zuckerberg vor, er habe Ideen von ihnen geklaut, als er im Jahr 2004 Facebook gründete. Diese Firma seiner Kommilitonen hieß YouConnect und dort war ja Zuckerberg auch beschäftigt, oder? Ganz genau. Dort hat er als Programmierer gearbeitet und zwar an einem Portal, über das sich Studenten miteinander vernetzen können. Also die Facebook-Idee. Nach einiger Zeit soll sich Zuckerberg aber von YouConnect verabschiedet und alleine weitergemacht haben. Facebook wurde ein großer Erfolg, YouConnect nicht. Vorwurf, die Idee eigener Profilseiten sei geklaut. Man traf sich vor Gericht und einigte sich im Sommer vergangenen Jahres außergerichtlich, streng geheim. Bemerkenswert ist die Summe, die Zuckerberg wohl an seine ehemaligen Mitstreiter bezahlt haben soll. $20 Millionen in bar und rund $45 Millionen in Facebook-Aktien. Das ist also eine Summe, die wohl nahelegt, dass an den Plagiatsvorwürfen doch was dran gewesen ist. Ja, das kann man vermuten. Nun kommt aber noch ein weiteres Unternehmen ins Spiel, nämlich kein geringeres als Microsoft. Der hat sich ja an Facebook beteiligt, Ende 2007 mit $240 Millionen. Genau, und als Grundlage für diesen Einstieg taxierte man damals den Gesamtwert von Facebook auf $15 Milliarden. Für seine 240 Millionen bekam Microsoft also 1,6% von Facebook. Durch eine Unachtsamkeit der YouConnect-Anwälte und offenbar auch des Gerichts kam heraus, für den Deal mit YouConnect haben die Facebook-Anwälte einen anderen Vergleichswert festgelegt. $3,7 Milliarden und das wohlgemerkt noch vor der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzkrise. Also 15 Milliarden gegen $3,7 Milliarden. Wie hat sich Facebook dazu geäußert und was sagt der Anteilseigner Microsoft dazu? Alle Beteiligten schweigen natürlich. Microsoft hat einen politischen Preis bezahlt, weil man dadurch Google zuvorgekommen ist. So jedenfalls dürfte man die vermutlich überhöhte Summe in Redmond zu verargumentieren suchen. Hinzu kommt, der Wert von Facebook ist angesichts der Finanzkrise noch weiter gefallen, so wie der vieler anderer Unternehmen auch. Was bleibt, sind die Plagiatsvorwürfe, dass im Internet aber ja ziemlich viel abgekupfert und kopiert und vermischt wird. Das ist doch eigentlich nichts Neues, oder? Da haben Sie recht, aber wer im Glashaus sitzt, Facebook hat nämlich die zum deutschen Holzbrink Verlag gehörende Studenten-Community StudiVZ verklagt. Nicht nur in Deutschland, auch vor einem amerikanischen Gericht. StudiVZ ist hierzulande sehr beliebt und sie hat in Deutschland mehr Benutzer als Facebook, das es erst seit wenigen Monaten auch auf Deutsch gibt. Der Vorwurf von Facebook lautet übrigens Ideenklau. Vorwürfe des Ideenklaus gegen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Informationen waren das von Markus Schuler. Dankeschön.